Boah, war das ein Ritt. Da sagst du was. Aber ist doch gut gelaufen, oder? Absolut. Und die Schlampe von der Linken, die kam ja gar nicht zu Wort. Wie die geguckt hat, als du sie Verschwörungstheoretikerin genannt hast. Du, Verschwörungstheoretiker geht immer. Immer. Aber Anne meinte dann ja auch, dass soziale Schieflagen eine Verschwörung sind. Ja, sind sie doch auch. Die Verschwörung der Hartz-IV-Trottel und der hart arbeitenden Bevölkerung. Ja, der Anne hat was. Die hat ja nichts zugelassen bei der linken Schlampe. Rente, Mindestlohn, Armut, bla bla bla. Ja, Anne ist echt geil. Stellt der Linken eine Frage, lächelt und übergeht die Antwort. Die Linke hatte einen Redeanteil von gefühlten 4%. Das kann Anne besser als die Maischberger. Oder Plasberg, der ewige Pädagoge. Der nervt total. Dabei verdient er doch ein Schweinegeld. Ja, tun sie doch alle. So wie wir. Als du mich wegen der Bürgerversicherung angepisst hast, das war klasse. Ach, komm jetzt. Die Idee mit der Bürgerversicherung, die kam doch von euch. Echt großartig, so eine Forderung. Das muss man erstmal bringen. Von der Allianz habe ich schon einen Anruf gekriegt, ob wir das ernst meinen. Nee, oder? Doch, echt. Und hast ihn beruhigen können? Ja, logisch. Er meinte dann aber, dass er das im Prinzip eh nicht ernst genommen hat. Kluger Mann. Ja, aber der AfD-Typ, der war auch geil, oder? Definitiv. Keine Ahnung, woher die Zahlen über die Gewaltkriminalität bei jugendlichen Syrern zwischen 13 und 14 Jahren her hatte. Wahrscheinlich von de Maizière. Und in Sachen Kroko? Viel geredet, nichts gesagt, funktioniert immer. Ja, ist doch eh wurscht. Merkel wird Kanzlerin, den Rest regeln wir dann schon irgendwie. Natürlich ergebnisoffen. Sowieso. Weißt du eigentlich, was der Lindner so treibt? Der ist genervt. Umfragewerte im Keller, die Bild-Zeitung gegen sich, alles nicht so gut gelaufen für den Krischan. Der hat zu hoch gepokert. Ach, den kriegen wir schon irgendwie ins Boot. Die FDP ist halt wichtig. Die wird alles blockieren, was wir eh nicht wollen. Wir brauchen die. Deswegen bin ich ja für eine Minderheitsregierung. Also mit SPD-Tolerierung, ist ja klar. Könnte schwierig werden. Die Basis zickt rum. Und Merkel hat auch keinen Bock drauf. Ach, Merkel. Ja, auch wieder wahr. Aber im Moment sitzt sie noch im Boot. Das müsst ihr schon regeln, Alter. Erstmal wird sie Kanzlerin. Dann entsorgen wir sie nach und nach. Wo? In Anatolien? Du sag mal, hast du was zu trinken? Hier nicht, aber im Auto. Benziner oder Diesel? Ooh.